Wir werden es jetzt demonstrieren. Wer möchte sich verändern, heimlich? Okay, Dick. Wir möchten, dass du allen Inhalt für dich behältst und dadurch den Leuten hier die Freiheit gibst, einfach nur den Prozess zu beobachten, durch den wir gehen werden. Entweder tut Dick zurzeit etwas, was er nicht anders machen kann, irgendeine Art zwanghaften Verhaltens, das er lieber durch ein anderes, angemesseneres ersetzen möchte. Oder es gibt etwas, was er gerne tun würde, es aber nicht tun kann. Das sind die beiden Wege, die Fülle der Möglichkeiten, verbal zu kodieren. Dick, es ist das Erste. Okay, wenn du einverstanden bist, nehmen wir den Namen X für dieses Verhaltensmuster, das du gegenwärtig hast und das du lieber durch irgendein anderes, ein angemesseneres ersetzen möchtest. Ich nehme an, dass dieses Muster X, so wie du es bewusst beurteilst, nicht repräsentativ ist für dich als völlig ausgewachsener Organismus. Damit haben wir das Muster identifiziert, welches der Betreffende ändern möchte. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt besteht darin, eine Kommunikation mit dem Teil von Dick herzustellen, der für dieses Verhalten X, das er ändern möchte, verantwortlich ist. Eingebettet in diesen Kontext ist eine Bemerkung, mit der ich mich direkt an Dick wende und die ich auch vor euch anderen deutlich hervorheben möchte. Dick, ich habe Respekt vor diesem Teil von dir, der dafür verantwortlich ist, dass das X immer wieder und wieder in deinem Verhalten auftaucht. Du bist hierher gekommen, du sitzt hier, und eine ganze Menge der Dinge, die du in deinem Leben machst, bewältigst du erfolgreich. Ich bin überzeugt davon, dass der Teil von dir, der das Muster X ablaufen lässt, etwas Positives für dich tut, obwohl du es in deinem Bewusstsein nicht würdigst. Ich werde keine Veränderung einleiten, ehe nicht der Teil von dir, der für X verantwortlich ist, befriedigt feststellt, dass die Veränderungen angemessener sind für ihn und auch für dich als ganzer Organismus. Das ergibt nur dann einen Sinn, wenn man ein Glaubenssystem hat, das besagt, sieh mal, wenn er bewusste Kontrolle über sein Verhalten hätte, dann hätte er sich schon verändert. Also lässt ein Teil von ihm, der nicht bewusst ist, dieses Verhaltensmuster ablaufen. In 99 von 100 Fällen, in denen jemand zu euch kommt und Unterstützung haben möchte für die Veränderungen, die er anstrebt, liegt, das garantiere ich euch, eine Dissoziation vor, ein Konflikt zwischen den bewussten Wünschen und einer Reihe von unbewussten Programmen. Das Unbewusste ist weitaus durchschlagender. Es weiß sehr viel mehr von seinen Bedürfnissen als sein Bewusstes. Und auch sehr viel mehr, als ich von außen jemals wissen könnte. Ich verbünde mich sofort mit dem Unbewussten, und das ist es, was ich gerade gemacht habe. Eine Möglichkeit, das zu erreichen, verbal, explizit, ist diese: Sieh mal, ich spreche nicht dein Bewusstes an. Ich spreche mit dem Teil von dir, der verantwortlich ist für dieses Verhaltensmuster. Ich werde sein Berater sein. Nun, wie kommuniziert man mit diesem Teil? Angenommen, ihr geht in das Verwaltungsgebäude der Bundesbehörde in San Francisco und wollt jemanden finden, der euch ein bestimmtes Dokument unterzeichnet, so steht ihr einer komplizierten Aufgabe gegenüber. Denn unter den 450 Leuten in diesem Gebäude gibt es nur einen einzigen, zu dem ihr durchkommen müsst. Wenn ihr euch, um diese bestimmte Person zu finden, der Strategie verschreibt, am Eingang Halt zu machen, um den Pförtner zu fragen, ob er es unterzeichnen würde, und dann durch die Gänge lauft, von Zimmer zu Zimmer geht, um jemanden zu finden, der berechtigt ist, dieses Papier zu unterschreiben, dann werdet ihr reichlich Zeit vergeuden. Das wäre eine ineffektive Strategie für euch, um mit diesem bürokratischen Setting das zu bekommen, was ihr wollt. Als Metapher entspricht sie recht gut einem Großteil der Arbeit, die sich Therapeuten machen. Therapeuten sind darin trainiert, den bewussten Wünschen ihrer Klienten eine Menge Aufmerksamkeit entgegenzubringen. Typischerweise weiß deren Bewusstes am wenigsten darüber, was in ihrem Verhalten los ist. Die Tatsache, dass jemand zu euch in Therapie kommt und sagt, ich X'e und ich möchte damit aufhören, hilf mir dabei, mich zu verändern, besagt, dass er bereits mit allen bewussten Ressourcen versucht hat, sich zu verändern und dabei immer nur Fehlschläge erlitten hat. Genauso wie es absurd ist, beim Pförtner anzufangen und sich dann einen Weg durch jedes Zimmer zu bahnen, erscheint mir absurd, sein Bewusstes in eine Diskussion über seine Möglichkeiten zu verwickeln. Ich möchte auf direktem Wege in das Zimmer gehen, in dem derjenige sitzt, der mir seine Unterschrift geben kann. Ich möchte mich direkt an den Teil von Dick wenden, der auf der unbewussten Ebene sein Verhalten in diesem Kontext kontrolliert. Ich nehme also an, dass dieser Teil von dir, der dich xen lässt, auch, wenn du es in deinem Bewusstsein nicht magst, doch etwas zu deinen Gunsten tut. Etwas, das in irgendeiner Hinsicht ein Vorteil für dich ist. Ich weiß nicht, was es ist. Und so wie du reagierst, weißt du es bewusst auch nicht. Denn du willst ja, dass er damit aufhört. Also wollen wir einen offiziellen Kontakt zu diesem Teil herstellen. Das ist der zweite Schritt. Dieser Kontakt hat schon stattgefunden, aber wir wollen es noch einmal offiziell machen. Dick, du weißt, wie man Worte benutzt, um innerlich mit sich selbst zu sprechen, okay? Was ich von dir möchte, ist, dass du in dich hineingehst, um dort eine Frage zu stellen. Ich werde dir gleich sagen, welche Frage es ist. Nachdem du diese Frage gestellt haben wirst, besteht deine Aufgabe darin, einfach nur darauf zu achten, ob irgendwelche Veränderungen in deinem Körpergefühl stattfinden. Also, ob es irgendwelche kinästhetischen Veränderungen gibt, ob visuelle Vorstellungen aufkommen oder ob du irgendetwas mit deinem geistigen Ohr hören kannst, als Antwort auf diese Frage. Und du brauchst nicht zu versuchen, dieses Geschehen auf irgendeine Weise zu beeinflussen. Der für dieses Verhalten verantwortliche Teil wird seine Bedürfnisse in einem dieser Sinneskanäle anmelden. Du brauchst dich einfach nur für die Antwort offen zu halten. Ich möchte, dass du diese Frage stellst. Wird der Teil von mir, der verantwortlich ist für das Verhalten X, im Bewusstsein mit mir kommunizieren? Und dann gib einfach Acht, was passiert. Veränderungen der Gefühle, visuelle Vorstellungen, innere Gehörseindrücke. Und während Dick das jetzt macht, habt ihr anderen die Aufgabe, ihn zu beobachten und die Antwort auf die Frage, die er innerlich stellen soll, immer schon zu haben, bevor er sie uns mitteilt. Und schon habt ihr sie. Das ist wirklich typisch. Über Metakommentare als Wahlmöglichkeit in der Kommunikation haben wir schon gesprochen. In einem Kontext wie diesem hier empfehle ich euch dringend, keine Metakommunikation zu führen, es sei denn, ihr habt vor, jemanden durcheinander zu bringen. Wenn ihr immer schon vor eurem Klienten die Antwort habt, dann habt ihr einen sehr effektiven, direkten Kommunikationskanal zu seinem Unbewussten. Einen Zugang außerhalb seines Bewusstseins, der euch eine wirklich solide Kongruenzüberprüfung erlaubt. Wenn sich die Antwort, die ihr beobachtet, von der Antwort unterscheidet, die er in seinem Bewusstsein erhält, so ist es wichtig, das zu wissen. Dick, was passierte in deinem Erleben, nachdem du die Frage gestellt hast? Dick, Konfusion. Okay, Konfusion ist eine Nominalisierung, keine Erfahrung. Es ist ein bewusstes Urteil über eine Erfahrung. Über solche bewussten Urteile brauchen wir nicht zu sprechen. Denn er hat mit seinen bewussten Ressourcen schon sein Bestes versucht und es hat nicht geklappt. Wir brauchen die direkte Erfahrung für unsere Arbeit. Was war dein Erleben, welches du dann mit Konfusion etikettiert hast? Woran hast du gemerkt, dass du konfus warst? Dick, ein Pochen. Also ein Pochen hast du gespürt, eine Veränderung des Blutdrucks. Gehörte auch eine Veränderung der Temperatur dazu? Oder ein Druckempfinden? War es in irgendeinem Teil deines Körpers lokalisiert? Dick, beides ein bisschen, hauptsächlich in der Magengegend. In der Magengegend. Okay. Nun, das ist eine wirklich elegante, nonverbale Antwort. Wir empfehlen euch mit Nachdruck, dass ihr beim Umdeuten in den primären Repräsentationssystemen bleibt. Gefühle, Bilder oder Gehörseindrücke. Kümmert euch nicht um die Worte, denn sie sind zu sehr Gegenstand bewusster Einmischung. Das Gute an einem nonverbalen kinästhetischen Signal wie diesem ist nämlich, dass es als unwillkürlich betrachtet werden kann. Dick, kannst du dieses Pochen in bewusster Absicht erzeugen? Dick, vielleicht. Probier es aus. Dick, nein. Das ist zusätzlich eine gute Möglichkeit, jemanden subjektiv davon zu überzeugen, dass er wirklich mit einem Teil von sich kommuniziert, der ihm auf der Ebene des Bewusstseins normalerweise nicht zugänglich ist. Auf diesem Prinzip basiert natürlich das meiste dessen, was in der Hypnose und im Biofeedback passiert. Nämlich, dass man in einen anderen Bewusstseinszustand geht und einem Teile des eigenen Nervensystems und der eigenen Physiologie zugänglich werden, die einem im Normalzustand nicht zugänglich sind. Die Frage war eine Ja-Nein-Frage. Und die Antwort war eine kinästhetische Reaktion, eine Veränderung des Körpergefühls. Bis jetzt haben wir also nur eine Reaktion. Wir wissen nicht, ob sie eine Ja- oder eine Nein-Antwort ist. Und genauso wenig weiß es Dick zumindest bewusst. Einer der Gründe, warum Leute in wirkliche Schwierigkeiten geraten, liegt darin, dass sie mit ihren eigenen Teilen Psychiater spielen, ohne dafür ausreichend qualifiziert zu sein. Sie interpretieren die Botschaften, die sie von ihren eigenen Teilen bekommen. Sie haben ein bestimmtes Gefühl und nennen es dann Angst, obwohl es vielleicht irgendeine Form der Erregung oder der Aufregung ist oder eine Art Lebendigkeit oder sonst etwas. Indem sie es benennen und sich dann so verhalten, als träfe die Bezeichnung zu, missinterpretieren sie ihre eigene internale Kommunikation genauso leicht, wie sie die externe Kommunikation missinterpretieren. Dieses Risiko wollen wir vermeiden. Es gibt auch einen einfachen Weg, Sicherheit darüber zu bekommen, was das Signal bedeutet. Dick, zuerst einmal möchte ich, dass du nach innen gehst und dich bei diesem Teil dafür bedankst, dass er dir eine Botschaft gegeben hat. Damit validierst du die Kommunikation mit ihm. Dann sage zu ihm, ich möchte sehr gerne deine Botschaft verstehen. Damit ich dich nicht missverstehe, möchte ich gerne, dass du das gleiche Signal intensivierst, das du mir vorhin gegeben hast, das Pochen in der Magengegend. Wenn du sagen willst, ja, du bist bereit, mit mir im Bewusstsein zu kommunizieren. Wenn du sagen willst, nein, du bist nicht bereit, mit mir im Bewusstsein zu kommunizieren, mach es umgekehrt und schwäche die Reaktion ab. Während Dick das jetzt macht und ihr ihn dabei beobachtet, um die Antwort zu bekommen, bevor er sie uns gibt, vergegenwärtigt euch, dass wir, wenn das Signal ein Bild gewesen wäre, wir einfach die Amplitude dieses Signals verändert hätten. Wir hätten es heller werden lassen können für Ja oder dunkler für Nein. Wäre es ein Ton gewesen, so hätten wir ihn im Volumen zunehmen lassen können für Ja und abnehmen lassen können für Nein. Auf diese Weise umgeht ihr das Risiko, dass die Bedeutung der verschiedenen internalen, kinästhetischen, visuellen oder auditiven Signale durch das Bewusstsein missinterpretiert wird. Dadurch bekommt ihr einen sauberen Kommunikationskanal, der euch mit dem Teil von Dick verbindet, der für das Verhaltensmuster, das er verändern möchte, verantwortlich ist. Das ist ja genau der Teil, der weiß, wie die Veränderung zu bewerkstelligen ist. Dieser Prozess bietet euch eine ausgezeichnete Gelegenheit, das Erkennen dessen zu üben, was man traditionellerweise hypnotische Reaktionen nennt. Eine von Milton Erickson's nützlichsten Definitionen tiefer Trance heißt, ein eingeschränkter Fokus nach innen gerichteter Aufmerksamkeit. Das ist genau das, was wir Dick hier gebeten haben zu tun. Den Fokus seiner Aufmerksamkeit auf Signale zu beschränken, die internal hervorgebracht werden. Und die korrespondierenden Veränderungen in der Beschaffenheit seiner Haut, der Atmung, der Hautfärbung etc. sind alle charakteristisch für das, was offizielle Hypnotiseure Trance-Phänomene nennen. Dick, komm wieder zurück zu uns. Was ist passiert? Dick, ich hatte das Gefühl. Also hat sich das Gefühl intensiviert. Du hast deine Bestätigung erhalten. Jetzt verfügen wir über eine Kommunikationsmöglichkeit mit diesem Teil. Wir haben ein Ja-Nein-Signal. Wir können diesem besonderen Teil jede Frage stellen und bekommen eine eindeutige Ja-Nein-Antwort. Wir haben einen internalen Kommunikationskanal, über den Dick selbst verfügt, den er selbst aufrecht erhält, nicht wir. Wir beraten ihn nur über den nächsten Schritt. Er hat jetzt einen internalen Kommunikationskanal eingerichtet, der es ihm möglich macht, in eindeutiger Weise mit dem Teil von sich zu kommunizieren, der verantwortlich ist für das Verhalten, das er ändern will. Das ist alles, was ihr braucht. Von diesem Punkt aus könnt ihr alles Mögliche machen. Der dritte Schritt dient der Unterscheidung zwischen dem Verhaltensmuster X und der Absicht des Teiles, der für dieses Muster verantwortlich ist. Dick, dieser Teil von dir, der dir von der unbewussten Ebene her antwortet, hat eine bestimmte Absicht, ein bestimmtes Vorhaben, das er versucht, für dich auszuführen. Nur wie er das macht, ist auf der bewussten Ebene für dich nicht akzeptabel. Wir werden jetzt mit diesem Teil arbeiten, indem wir deinen internalen Kommunikationskanal benutzen, um ihm bessere Wege anzubieten, wie er das erreichen kann, was er erreichen möchte. Wenn er bessere Wege zur Verfügung hat als den, auf dem er es zurzeit versucht, so kannst du haben, was du dir bewusst wünschst. Und dieser Teil kann weiterhin in der Weise auf dich aufpassen, wie er es möchte. Ich möchte, dass du wieder nach innen gehst, um eine Frage zu stellen. Nachdem du sie gestellt hast, sei empfänglich für das Signalsystem, über das du verfügst. Geh nach innen und frage den Teil: Bist du bereit, mich im Bewusstsein wissen zu lassen, was du mit diesem Verhaltensmuster für mich zu tun versuchst? Dann wartest du auf ein Ja-Nein-Signal. Dick lächelt breit. Ich sagte eben eine Frage nach einem Ja-Nein-Signal. Ich sagte nicht, gib mir die Information. Wenn ihr aufgepasst habt, dann habt ihr bemerkt, dass etwas ziemlich Dramatisches passiert ist. Er bat um eine Ja-Nein-Antwort und bekam das Ja-Nein-Signal und zusätzlich erhielt er im Bewusstsein die Information über die Absicht. Dick, die mich erfreute, die ihn erfreute und überraschte. Die Therapie ist gelaufen an diesem Punkt. Es gibt jetzt eine bewusste Würdigung dessen, was dieser Teil, der die ganze Zeit das Muster X hat ablaufen lassen, auf der unbewussten Ebene versucht hat, für ihn zu tun. Dick, du wusstest vorher nicht, was er zu tun versuchte, oder? Dick, nein, aber ich bekam einen Hinweis darauf, während du sprachst. Bevor ich mich in mich versenkte, ich hatte das Gefühl, dass er... Wenn wir Demonstrationen machen, besteht unser Problem zum Teil darin, dass wir nach den 2 Tagen mit euch zusammen einen so guten Rapport zu eurem Unbewussten haben, dass es eine Tendenz für euch gibt, es zu schnell zu machen. Also hat er jetzt ein bewusstes Verständnis für die Absicht dieses Teiles von ihm, der bisher X hat ablaufen lassen. Dick, stimmt es, dass du es gut findest, einen Teil in dir zu haben, der in dieser Weise für dich verantwortlich ist und auf dich Acht gibt, auch wenn du die spezifische Methode, die er benutzt, nicht akzeptierst? Du magst vielleicht nicht den Weg, auf dem er versucht, das zu erreichen, dieses Verhalten X. Aber du stimmst zu, dass die Absicht etwas ist, wovon du schon gerne möchtest, dass ein Teil sie für dich als Person verfolgt. Dick, ja. Jetzt sind die Absicht des unbewussten Teiles und die Würdigung des Bewusstseins kongruent. Das heißt, es ist die Zeit für den 4. Schritt. Alternativen zu dem Verhaltensmuster X zu schaffen, die der Absicht sogar besser entsprechen und trotzdem dem Bewusstsein genau das ermöglichen, was es möchte. Wir werden die Absicht, das Ergebnis bzw. den Zweck konstant halten und die Wege variieren, die zu diesem Ergebnis führen, bis wir einige bessere Wege finden, es zu erreichen. Wege, die nicht mit anderen Teilen von Dick in Konflikt kommen. Dick, gibt es einen Teil in dir, den du als deinen kreativen Teil betrachtest? Dick, huch! Der kreative Teil springt heraus. Hallo, da bin ich. Was möchtest du von mir? Ich hoffe, ihr versteht alle den Sinn, in dem ich vorhin sagte, die multiple Persönlichkeit sei nur ein Schritt in der Entwicklung. Also hast du einen Teil in dir, den du als deinen kreativen Teil betrachtest? Dick, oh ja! Ich möchte, dass du nach innen gehst und deinen kreativen Teil fragst, ob er bereit ist, den folgenden Auftrag auszuführen. Lass mich ihn erst erklären, bevor du es tust. Bitte ihn, auf der unbewussten Ebene zu dem Teil zu gehen, der das Verhaltensmuster X ablaufen lässt, um herauszufinden, was dieser Teil versucht, für dich zu tun. Dann lass ihn anfangen, alternative Wege zu finden, wie dieser Teil von dir seine Absicht verfolgen kann. Er wird 10, 20 oder 1000 Wege finden, dieses Ergebnis zu erreichen und braucht sich dabei in keiner Weise verantwortlich zu fühlen. Er soll einfach nur eine Menge Wege hervorbringen, auf denen du zu dem Ergebnis kommen kannst, aber nicht versuchen zu beurteilen, ob sie auch funktionieren oder nicht. Nun, aus der Fülle von Dingen, die er dann anbietet, wird der Teil von dir, der das Muster X ablaufen lässt, diejenigen Wege heraussuchen, von denen er glaubt, dass sie für dich was er für dich zu tun versucht, noch besser geeignet sind als das Verhalten X. Er soll wenigstens drei Wege auswählen, von denen er glaubt, dass sie zumindest genauso effektiv sind wie das Verhaltensmuster, das er bis dahin für sein Vorhaben benutzt hat, wenn nicht sogar noch effektiver. Ergibt es einen Sinn für dich? Dick, ich denke ja. Okay, geh nach innen und frage deinen kreativen Teil, ob er bereit ist, das zu tun. Antwortet er mit ja, sag ihm, er soll damit anfangen. Und ich möchte, dass der andere Teil dich wissen lässt, ob er jeweils die neue Wahlmöglichkeit akzeptiert hat, indem er dir dieses Gefühl gibt, das Ja-Signal. Vielleicht bist du dir bewusst, welches die neuen Alternativen sind, vielleicht auch nicht. Für unseren Zweck ist es irrelevant. Dick, das hört sich an wie ein Riesenauftrag. Ja, es ist einer. Aber Tausende von Leuten in der ganzen Welt haben ihn schon ausgeführt. Es ist menschenmöglich. Und du bist ein Mensch. Du musst nach innen gehen und es deinem kreativen Teil und dem anderen Teil erklären. Und wenn sie einverstanden sind, so sage ihnen, sie sollen damit anfangen. Was du jetzt gleich machen wirst, ist, deine eigenen kreativen Ressourcen zu benutzen, um damit anzufangen, dein Verhalten zu reorganisieren. Lange Pause. Du hast deine drei Signale bekommen, Dick? Nein. Wie viele hast du bekommen? Keins. Keins. Du hast keins bekommen. Würdest du nach innen gehen und diesen selben Teil fragen, wieder mit Ja und Nein, ob er die Wahlmöglichkeiten von deinem kreativen Teil bekommen hat? Frag, ob dein kreativer Teil seine Wahlmöglichkeiten vorgelegt hat. Er nickt. Okay. Dann hat er sie empfangen? Dick. Anscheinend. Überprüfen wir es auf der Ebene der Kreativität, so finden wir, dass eine Menge Möglichkeiten hervorgebracht werden. Okay, geh bitte nach innen und frag, ob irgendwelche der vorgelegten Wahlmöglichkeiten akzeptable Wahlmöglichkeiten sind. Sind welche darunter, die effektiver sind als das Verhaltensmuster X, um zu erreichen, was er erreichen will? Einige von euch geben ihren Klienten Ratschläge. Das ist meist weniger effektiv, als wenn ihr es schafft, sie mit Hilfe geeigneter, expliziter Instruktionen auf ihre eigenen Ressourcen zurückzuwerfen, sodass sie ihre eigenen Alternativen entwickeln. Ihr seid einzigartige Menschen. Und genau das sind auch eure Klienten. Vielleicht deckt sich irgendetwas, vielleicht auch nicht. Denkt an die Übung am ersten Tag nachmittags, als wir euch anhielten zu halluzinieren. Einige von euch konnten den Inhalt der Erfahrung des Partners erraten. So genau, dass es fast nicht zu glauben war. Es gibt andere Leute, mit denen funktioniert es überhaupt nicht. Gibt es eine so unglaubliche Deckung, so könnt ihr auch nützliche Ratschläge geben. Unter der Voraussetzung ist es ganz in Ordnung, solange ihr, während ihr sie gebt, empfänglich seid für die Reaktion, die ihr bekommt. Aber selbst dann wird es effektiver sein, sie auf ihre eigenen Ressourcen zurückzuwerfen. Dick schüttelt den Kopf. Okay, du hast das Nein-Signal bekommen. Keine der neuen Wahlmöglichkeiten war akzeptabel. Der kreative Teil hat eine Menge neuer Wege hervorgebracht und keiner von ihnen war so effektiv wie das gegenwärtige Muster. Nun würdest du den Teil, der das Muster X ablaufen lässt, bitten, zu deinem kreativen Teil zu gehen und ihn zu beraten, damit er bessere Wahlmöglichkeiten finden kann, bessere Wege, wie die Absicht verfolgt werden kann. Und bitte ihn zu erklären, warum genau die Wahlmöglichkeiten, die der kreative Teil vorgelegt hat, für sein Vorhaben nicht effektiver sind. Verstehst du diese Instruktion, Dick, in deinem Bewusstsein? Okay, geh jetzt nach innen und erkläre es dem Teil und dann frag ihn, ja oder nein, ob er bereit ist, das zu tun. Antwortet er mit ja, dann sag ihm, er soll damit anfangen. Dieser besondere Prozess unterscheidet sich signifikant von normalen therapeutischen und hypnotischen Techniken. Wir sind nur Berater für sein Bewusstes. Die Arbeit macht er alleine. Im Moment ist er sein eigener Therapeut und sein eigener Hypnotiseur. Wir sind keines von beiden. Direkt kommunizieren wir nur mit seinem Bewusstsein. Wir geben ihm Instruktionen zum Vorgehen. Es liegt in seiner Verantwortung, eine effektive Kommunikation mit seinen unbewussten Teilen herzustellen und aufrechtzuerhalten. Er braucht den Zugang zu ihnen, um sich zu verändern. Und wenn er es einmal gelernt hat, wobei er dies hier als Beispiel benutzt, kann er es natürlich auch ohne uns tun. Das ist ein weiterer Vorteil. In diesen Prozess ist die Autonomie für eure Klienten schon eingebaut. Dick, hast du 3 Signale bekommen? Dick, ich bin nicht sicher. Okay, geh bitte nach innen und frage den Teil, ob er jetzt mindestens 3 Wahlmöglichkeiten hat. Ob du dir bewusst bist oder nicht, welche es sind, ist völlig bedeutungslos. Die er viel effektiver findet, als das alte Verhalten X, um das zu erreichen, was er versucht zu erreichen. Benutze wieder das gleiche Signal. Es ist wichtig, sich kontinuierlich auf das gleiche Signal zu beziehen. Und es ist wichtig, 3 neue Wahlmöglichkeiten zu bekommen. Ab 3 Wahlmöglichkeiten kannst du anfangen, die Variabilität deines Verhaltens zu trainieren. Dick, das war jetzt ja. Okay, also bekam er jetzt eine positive Antwort, die hieß, ja, ich habe mindestens 3 Wege, die effektiver sind als das alte Verhalten X, obwohl er bewusst nicht weiß, welche es sind. Mit dem 5. Schritt wird sichergestellt, dass die 9 Wahlmöglichkeiten auch tatsächlich in seinem Verhalten stattfinden. Dick, wir möchten, und benutze wieder das gleiche Signalsystem, dass du diesen Teil fragst, jetzt, wo du über 3 Wege verfügst, die effektiver sind als das alte Verhaltensmuster X, würdest du jetzt die Verantwortung dafür übernehmen, dass diese Dinge auch tatsächlich in meinem Verhalten im betreffenden Kontext stattfinden? Und du weißt, dass Ja das intensiver werden und Nein das schwächer werden ist. Ist das richtig? Dick, ich bin nicht sicher, ob es so ist. Okay. Bitte diesen Teil, dir ein Ja-Signal zu geben, bevor du anfängst, damit du weißt, was Ja bedeutet und was Nein. Bekommst du sie verkehrt rum, so wird das die Dinge etwas durcheinander bringen. Dick, ja, ich habe den Faden verloren. Ja, ich weiß. Darum habe ich dich gebeten, das zu machen. Geh einfach nach innen und bitte den Teil, dir ein Ja-Signal zu geben, damit du weißt, was Ja bedeutet. Dick, das Ja-Signal wird entspannter. Okay, schön. Wir werden etwas nachhelfen. Geh zurück nach innen und frage den Teil, ob er zustimmt, dass diese Wahlmöglichkeiten besser funktionieren werden als X. Dick, da war jetzt ein Ja. Schön. Jetzt frage den Teil, ob er bereit ist, die Verantwortung dafür zu übernehmen, die 3 neuen Wahlmöglichkeiten anstelle des Verhaltens X für eine Zeit von, sagen wir, 6 Wochen hervorzubringen, um sie auszuprobieren. Dick, ja. Der 6. Schritt macht dieses Modell für die Veränderungsarbeit meiner Meinung nach erst richtig elegant. Die ökologische Überprüfung ist unsere explizite Anerkennung der Tatsache, dass Dick hier, genau wie jeder von uns, ein wirklich komplexer und balancierter Organismus ist. Wir fänden es tollkühn, einfach das Verhaltensmuster X zu verändern und nicht die Auswirkungen auf all die anderen Teile seines Erlebens und Verhaltens zu berücksichtigen. Dieses ist eine Möglichkeit, einen Schutz dagegen mit einzubauen. Wir möchten, dass du dich bei diesem Teil für all die Mühe, die er sich gemacht hat, bedankst. Er hat bekommen, was er brauchte. Und er ist auch schon zufrieden damit. Jetzt möchten wir herausfinden, ob es noch andere Teile gibt, die in diesen Prozess hineinspielen. Frage: Gibt es einen anderen Teil in mir, der irgendeinen Einwand dagegen hat, dass diese 3 neuen Wahlmöglichkeiten stattfinden werden? Dann sei offen für jede Reaktion in jedem System, Gefühle, Bilder oder Gehörseindrücke. Okay, du hast deine Antwort bekommen und? Dick, sie haben keine Einwände. Woher weißt du das? Das ist wichtig. Ich bat dich, auf alle Systeme zu achten. Du kamst zurück und sagtest nein. Es gibt keinen Einwand. Woher weißt du, dass es keinen Einwand gibt? Dick, ich spürte an keiner Stelle eine Verspannung. Du spürtest keine Verspannung. Gab es irgendwelche Veränderungen, die dir aufgefallen sind, in deiner Kinästhetik? Oder visuell oder auditiv? Dick. Nun, die Entspannung. Entspannung. Okay, es war eine Entspannung über den ganzen Körper. Einfach um sicher zu gehen. Als Prüfung auf Konkurrenz. Bedanke dich bei dem Teil, welcher auch immer es war, dass er deinen Körper entspannt hat, und bitte ihn um Folgendes. Wenn das bedeuten soll, dass es keinen Einwand gibt, entspanne mich noch mehr. Wenn es einen Einwand gibt, dann lass irgendeine Verspannung auftreten. Und wieder variieren wir nur das Signal für Ja und Nein. Es ist willkürlich, ob man sagt Ja für eine Zunahme und Nein für eine Abnahme oder umgekehrt. Es spielt keine Rolle. Dick, ich erhalte irgendeinen Einwand. Okay, was genau hast du erlebt? Gab es Veränderungen in der Muskelspannung? Dick, ja, um die Augen herum. Okay. Immer wenn ihr eine Antwortreaktion auf eine generelle Nachfrage bekommt, ist es ganz wichtig zu überprüfen und sicherzustellen, was sie bedeutet. Sag diesem Teil ein Danke für diese Antwort, für die Muskelverspannung um die Augen herum. Er bitte eine Zunahme als Ja und eine Abnahme als Nein auf diese Frage. Hast du Einwände gegen die neuen Alternativen? Dick, es war eine Abnahme. Es ist etwas ungewöhnlich, dort eine Verspannung zu bekommen. Typischerweise beschleunigt sich bei der ökologischen Überprüfung der Herzschlag der Leute. Die meisten Menschen assoziieren einen erhöhten Puls mit Furcht oder Angst. Wenn ich Sie bitte, mit dem Halluzinieren aufzuhören und Sie einfach um eine Zunahme als Ja und um eine Abnahme als Nein bitten lasse, so wird der Puls gewöhnlich etwas niedriger. Ich meine, es ist einfach ein Signal, dass es irgendeinen Teil von Ihnen gibt, der ziemlich aufgeregt oder erregt darüber ist, was vor sich geht. Dick, ich war mir auch eines Pulsierens in meinen Händen bewusst. Aber die Verspannung der Augen fand ich irgendwie auffälliger. Und deshalb habe ich sie erwähnt. Okay, lass uns das auch überprüfen. Dieses Mal geh nach innen und bedanke dich bei dem Teil, der dir die Handsignale gegeben hat. Dann stelle die gleiche Frage. Hast du irgendwelche Einwände? Und bitte um eine Zunahme für Ja und um eine Abnahme für Nein. Dick, die Empfindung nimmt ab. Sie nimmt ab. Also hat dieser Teil keinen Einwand. Wenn es an dieser Stelle einen Einwand gibt, so gehe einfach zurück. Zu Schritt 3. Man hat dann ein neues Ja-Nein-Signal, in diesem Fall das Pulsieren in den Händen. Jetzt kann man unterscheiden zwischen dem Einwand dieses Teils und seiner Absicht. Man geht dann so lange durch diesen Prozess, bis alle Einwände integriert sind. Gewöhnlich halten wir die ersten 3 Wahlmöglichkeiten konstant und bitten den Teil, der einen Einwand hat, alternative Wege zu finden, wie er das tun kann, was er tun muss, ohne sich in die ersten 3 Wahlmöglichkeiten einzumischen. Aber es ist genauso möglich, die beiden Teile ein Komitee bilden zu lassen, das dann zum kreativen Teil geht, um neue Alternativen auszuwählen, die für beide akzeptabel sind. Die ökologische Überprüfung ist sehr wichtig. Viele von euch haben elegant mit einem Klienten gearbeitet. Und solange er sich im Therapieraum aufhält, ist er kongruent. Wenn er geht, taucht ein anderer Teil in ihm auf, der kontextgebundene Bedenken hat. Wenn er nach Hause kommt, hat er plötzlich keinen Zugang mehr zu dem, was ihm im Therapieraum oder in der Gruppe noch ganz präsent war. Es gibt andere Teile von ihm, die wissen, wenn er nach Hause geht und sich einfach in der Weise verändert, in der er schon angefangen hat, sich zu verändern, dann wird er die Freundschaft dieses Menschen verlieren oder jene Beziehung wird auffliegen oder sonst irgendetwas. Diese Art der Überprüfung stellt sicher, dass es keine Teile gibt, deren für ihn positive Mitwirkung durch diese neuen Verhaltensmuster gefährdet wäre. Natürlich ist die einzige reale Überprüfung die Erfahrung. Aber dieses ist ein Weg, das Bestmögliche zu tun, um sicherzustellen, dass die neuen Wahlmöglichkeiten funktionieren. Okay, Dick, was passiert jetzt, wenn du in 6 oder 7 Wochen feststellst, dass das alte Verhaltensmuster X wieder da ist? Was könntest du dann machen? Du kannst es als ein Signal nehmen, dass die neuen Wahlmöglichkeiten, die du hervorgebracht hast, mit der Absicht unvereinbar waren. Wenn das alte Verhalten nach einer Testperiode wieder auftaucht, So besagt das, dass die neuen Wahlmöglichkeiten nicht effektiver waren als das alte Muster. Es ist ein Signal für dich, auf diesen Prozess zurückzukommen und bessere Wahlmöglichkeiten hervorzubringen. Eine Regression auf vorheriges Verhalten ist kein Zeichen eines Misserfolgs. Es ist ein Zeichen für Inkompetenz. Du brauchst nur auf diesen Prozess zurückzukommen und es in Ordnung zu bringen. Das Umdeuten wird funktionieren. Ich garantiere euch, dass sich sein Verhalten ändern wird. Angenommen, es verändert sich wieder zum Alten, so ist das ein Zeichen dafür, dass die neuen Verhaltensweisen nicht so effektiv waren für ihn, um etwas Bestimmtes zu bekommen wie die alten. Dann geht er zurück in diesen Prozess, findet heraus, welcher andere sekundäre Gewinn mit hineinspielt und bringt neue Wege hervor, die diesen anderen sekundären Gewinn auch mit berücksichtigen. Wenn ihr nicht explizit aus dem Symptom ein Signal zum Verhandeln macht, so wird das Bewusste der Person es einen Misserfolg nennen, falls das Symptom zurückkommt. Ist das Symptom aber als Signal identifiziert, so fangen die Klienten an, es als eine Botschaft zu beachten. Vermutlich war es schon immer eine Botschaft, aber sie haben nie in dieser Weise darüber nachgedacht. Tun sie es, so fangen sie damit an, einen Feedback-Mechanismus zu entwickeln. Sie stellen fest, dass sie das Signal nur zu bestimmten Zeitpunkten erhalten. Zum Beispiel, es kommt eine Klientin mit Migränekopfschmerzen. Ich gehe durch die Umdeutung mit ihr. Alle Teile sind zufrieden und 2 Wochen lang läuft alles wunderbar. Dann bekommt sie in einem bestimmten, besonderen Kontext plötzlich Kopfschmerzen. Sie lösen in ihr die Instruktion aus, dass das, was sie ausgehandelt hatte, nicht angemessen war. Dann kann sie nach innen gehen und fragen, wer ist unzufrieden? Was bedeutet das? Wenn dann zum Beispiel ein Teil sagt, du stehst nicht für dich selbst, so wie du es versprochen hast, dann steht sie ganz einfach vor der Wahl, entweder Kopfschmerzen zu haben oder für sich selbst einzustehen. Ich habe einmal mit einer Frau gearbeitet, die so starke Migränekopfschmerzen hatte, dass sie flach auf dem Rücken liegen musste. Es gab einen Teil in ihr, der wollte am liebsten immer nur Theater spielen. Und wenn er nicht spielen durfte, dann durften die anderen Teile überhaupt nichts machen. Zack! Er lässt die Kopfschmerzen haben. Also handelte sie aus, dass sie eine bestimmte Zeitdauer mit Spielen verbringen würde. Als nach der Sitzung das Wochenende kam und damit auch die Zeit fürs Spielen, entschied sie sich stattdessen, ihre Lohnsteuer zu machen. Daraufhin hat der Teil sie fertig gemacht. Sie rief mich an und sagte, also ich habe den Vertrag nicht eingehalten und jetzt habe ich wieder Migräne, was soll ich machen? Ich sagte, fragen Sie mich nicht, fragen Sie den Teil. Mein Problem ist es nicht, mein Kopf tut nicht weh. Sie ging nach innen und fand heraus, was sie tun sollte. Der betreffende Teil sagte, geh raus, fahr mit dem Auto weg und vergnüg dich oder so. Sobald sie im Auto saß, waren die Kopfschmerzen weg. Sie hörten auf, so etwas wie eine Last zu sein. Sie wurden ein Indikator dafür, besser zu reagieren. Sie lernte, dass Kopfschmerzen zu bekommen ein Signal dafür war, rauszugehen und sich zu vergnügen. Okay, irgendwelche Fragen zu dem Prozess, durch den wir mit Dick gegangen sind? Frau, verstehe ich es richtig, dass Dick sich nicht bewusst zu sein braucht, welches die Wahlmöglichkeiten sind? Wir ziehen es vor, dass er es nicht ist. Es könnte ihn behindern. Frau, Dick, du bist dir nicht bewusst, welches deine 3 Alternativen genau sind? Dick, nein, bin ich nicht. Irgendwie habe ich auch deshalb das Gefühl, es war ein Misserfolg, denn ich kann sie nicht denken. Frau, also woher weiß er dann, dass er sie hat? Er bekam ein Signal von seinem Unbewussten, nämlich die kinästhetische Empfindung der Entspannung. Bewusst weiß er nicht, welches die neuen Alternativen sind. Dick, aber es fühlt sich gut an hier unten. Sein Unbewusstes weiß, welche es sind. Und das ist alles, was zählt. Denn sein Unbewusstes ist der Programmdirektor in diesem Bereich des Verhaltens. Wir wollen etwas demonstrieren, nur für eure Zwecke hier. Geh bitte nach innen, Dick, und frage diesen gleichen Teil hier unten mit dem gleichen Ja-Nein-Signal, ob er einverstanden ist und deinem Bewussten zu wissen erlaubt, welche eine dieser neuen Wahlmöglichkeiten ist. Einfach als Demonstration für dich, dass er Dinge weiß, die du nicht weißt. Wir nennen es einen Überzeuger. Für den Veränderungsprozess ist es völlig bedeutungslos. Aber es kann das Bewusste der Leute etwas beruhigen. Dick, er will nicht. Und das ist auch gut so. Wenn ich Dicks Unbewusstes wäre, so würde ich ihm auch nichts erzählen. Denn er könnte versuchen, dazwischen zu funken. Was hat er vorhin getan? Sein unbewusster Teil gab keine spezifischen Informationen frei und sofort hatte er das Gefühl eines Misserfolges. Ich würde auch nicht mit seinem Bewussten kommunizieren, wenn es sich so verhält. Es ist genauso überzeugend, als wenn dein Unbewusstes sagt, nein, ich will dir nicht sagen, welches die neuen Wahlmöglichkeiten sind, wenn es ein unwillkürliches Signal ist. Stimmt's? Dick, stimmt. Ich möchte am Rande noch etwas zu der paradoxen Natur dessen sagen, was wir im zweiten Schritt gemacht haben. Die Frage heißt, bist du bereit, mit mir im Bewusstsein zu kommunizieren? Jedes Signal, das er empfängt, ist zwangsläufig eine Antwort im Bewusstsein. Sogar wenn der Teil sagt, nein, ich bin nicht bereit. So ist es auch eine Kommunikation im Bewusstsein. Hätte er eine Nein-Antwort bekommen, so hätte ich das so verstanden, es ist nicht die Absicht des betreffenden Teiles, nicht mit ihm im Bewusstsein zu kommunizieren. Er sagt damit aus, dass er ihm nicht vertraut. Das heißt, er ist nicht bereit, inhaltliche Informationen für sein Bewusstsein freizugeben. Und ich respektiere das. Ich bin wirklich der Überzeugung, dass das Unbewusste diese Freiheit haben sollte. Eigentlich sogar die Pflicht, solches Material, mit dem sich bewusst auseinanderzusetzen, nicht hilfreich ist, vom Bewusstsein fernzuhalten. Wir hatten eine Phase, in der wir nur Hypnose machten. Eine tiefe Trance nach der anderen. Einmal kam ein Mann und sagte, alle möglichen Dinge hielten ihn davon ab, glücklich zu sein. Ich sagte, würden Sie mir mitteilen, was das für Dinge sind? Darauf er, nein, ich möchte in eine Trance gehen und Sie alle ändern. Deshalb komme ich zu Ihnen zur Hypnose. Also akzeptierte ich sein Verhalten und induzierte eine tiefe Trance. Ich schickte sein Bewusstes fort und sagte, ich möchte mich ganz privat mit Ihrem Unbewussten unterhalten. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Wie dem auch sei, wenn man es den Leuten sagt, tun sie es. Sie sprechen mit euch und sie sind dabei nicht dieselben, die vorher mit euch gesprochen haben. Denn sie wissen Dinge, die die anderen nicht wussten. Ob ich diese Aufteilung nun erzeugt habe oder ob sie schon vorher da war, ich habe keine Ahnung. Ich erbitte sie und erhalte sie. Im Falle dieses Mannes war das Bewusste, um es freundlich auszudrücken, etwas dümmlich. Seine unbewussten Ressourcen waren unglaublich intelligent. Also sagte ich, da du sehr viel mehr über ihn weißt, möchte ich sehr gerne von dir wissen, welche Veränderung ist in seinem Verhalten notwendig? Als Antwort erhielt ich, er ist ein Homosexueller. Welche Veränderung ist notwendig? Genau das ist es, was er ändern muss. Denn das Ganze beruht auf einem Missverständnis. Auf welchem Missverständnis? Die Erklärung, die ich von seinem Unbewussten erhielt, war diese. Das erste Mal, dass er sich überhaupt körperlich selbst behauptet hat, also in dem Sinne, dass er versucht hat, sich gegen eine Verletzung zur Wehr zu setzen, war, als er als Fünfjähriger im Krankenhaus war, um die Mandeln rauszubekommen. Jemand legte ihm die Äthermaske aufs Gesicht und er versuchte, sie wegzustoßen. Er wehrte sich und kämpfte, als die Anästhesie einsetzte. Das Gefühl von Wut und Ärger wurde ein Anker für die Anästhesie. Jedes Mal danach, wenn er merkte, dass er wütend wurde oder entsetzt war oder kurz davor darauf loszuschlagen, wurde sein Körper weich und schlaff. Das Ergebnis war, dass sein Bewusstes entschied, er wäre homosexuell. Und als Homosexueller hat er dann auch 25 Jahre gelebt. Seine unbewussten Ressourcen sagten, sie dürfen nicht zulassen, dass sein Bewusstes etwas von diesem Missverständnis erfährt. Denn das Wissen darum würde ihn zerstören. Und ich war der gleichen Ansicht. Es gab keine Notwendigkeit für ihn zu wissen, dass er in der 25-jährigen Geschichte seiner Beziehung nur Mist gebaut hat. Das einzig Wichtige war, dass er sich veränderte. Denn er wollte heiraten. Aber er konnte keine Frau heiraten, denn er wusste, dass er ein Homosexueller war. Sein Unbewusstes hätte auf keinen Fall zugelassen, dass ihm bewusst geworden wäre, ein Opfer dieses Missverständnisses gewesen zu sein. denn es hätte damit aus seinem ganzen Leben einen einzigen Fehlschlag gemacht und dieses Wissen würde ihn am Boden zerstört haben. Ich wollte, dass er die Illusion haben sollte, er wäre daraus und in ein neues Verhalten hineingewachsen.